1. Abram Verlius Ägypten und Zog gemeinsam im IT seiner Frau, seinem Gesamten Besitz sowie seinem Neffen Lot in Richtung des Sudlands. 2. Zu diesem Zeitpunkt verfügt Abram bereits über ein betrachtliches Vermögen, das aus großen Viehherden sowie erheblichen Mengen und Silber und Gold bestand. 3. Setzte sein Reis vom Sudland aus fort, bis schließlich die Gegend zwischen Bethel und Ari erreicht, wo Zuvor schon einmal gelagert hat. Vor an diesem Ort befand sich der Alter, den früher errichtet hat, und Abram betit dort ernu den Namen des Herrn. 5. Auch Lot, der Abram auf seinen Reisen begleitet, bis as mittlerweile ein Schaf, Rinder und ein Wielsal von Selten. 6. Die er gemeinsamer besitzt jedoch so umfangreich war, reiten die Ressourcen des Lands nicht aus, bade Gruppen dauerhaftem Selben Ort zu erneuern. 7. Infolgedessen kam es zu Streitigkeiten zwischen den Hirten Abrams und denen Lots, waren gleichzeitig die Kananiter und Pharisiter das Land bewohnten. 8. Die Situation zu klaren, schlug Abram Lot vor, jeglichen Zwist zwischen ihnen und ihren Hirten zu binden, das sie schließlich nahe verwandt seien. 9. But Lot die Frey will über das gesamte Landen und schlug vor, das sie sich in entgegengesetzt Richtungen trennen sollten, Konflikte zu vermeiden. 10. Als Lot seinen Blick über die Umgebung schweifen ließ, bemerkt dass die gesamte Jordanebene bis nach zur hin außer ordentlich wasserreich und fruchtbar war. 11. Lot entscheid sich daher für die gesamte Region Jordan und Zog nach Osten, wo durch die beiden Männer Iowedge endgültig trennten. 12. Waren Abram im Land Canaan Sesschaft blieb, ließ sich Lot in den Stadten der Ebene nieder und schlug sein Zelte schließlich in der Nahe von Sodom auf. 13. Die Einwohner von Sodom waren jedoch für ihre Bosheit bekannt und beginnen schwer Sünden gegen den Herrn. 14. Nach dem Lot Wegezogen war, forderte der Herr Abram auf, seinen Blick von seinem Standort aus in all via Himmelsrichtungen schweifen zu lassen. 15. Gott versprach ihm, das gesamte Land, das nun vor sich so, im in seinen Nach kommen für all Seiten am Agentum geben word. 16. Zu dem Kundigte und Abrams Nach kommen so zahlreich wie den Storb der oder zu machen, so dass es ihr benzo unmoglich zu zahlen wären. 17. Abram erhielt die Anweisung, das Land in seiner gesamten Lange und Breite zu durchwandern, die Gott es im offiziell über einen wollte. 18. Daraufhin verlegt Abram sein Lager zu den Terebinthen von Mam bei Hebron, wo sich niederließ und dem Herrn einen weiteren Alter baut.